משהו מציץ אל ים כאן שם הסציאן לבן אותי קמפ דפויר את רוימן תן דיבר המייסים גפר התרסתי תומי הסמל דאטם הוציא את הזיע עליין gegen irgendwas von dem sie glaubte könnte für das Land gefährlich sein sie trug ihr Plakat durch den Regen doch alle haben sie nur ausgelacht ich ging zu ihr und da hat sie mir gesagt solange mein Herz auf weh ich mein Gefühl auf dreh solange werd ich bis zum Schluss einfach tun was ich glaub dass ich tun muss solange mein Herz auf weh geh ich auf meinem Weg einfach so geradeaus und ich geb niemals auf solange ich leb solange mein Herz noch schlägt habe sie dann irgendwann so gut wie sonst niemand gekannt und sie lachte oft unter Tränen wenn ihr Gefühl im Regen stand sie liebte die Menschen so und eines Tages sagte sie hier in diesem Land brauch mich niemand und hier füllt mein Traum sich nie ich habe sie nie wieder gesehen irgendwo hat sich ihre Spur verloren ich denk oft an sie und ich hab mir geschworen solang mein Herz noch schlägt ich mein Gefühl noch dreht solang werd ich bis zum Schluss einfach tun was ich glaub dass ich tun muss solang mein Herz noch dreht geh ich auf meinem Weg einfach so